Erster Gott, hilf mir gegen böse Menschen. Bitte rette mich vor ihnen. Zweiter, du bist mein Schutz. Warum hast du mich vergessen? Ich bin traurig. Dritter, schicke mir dein Licht. Zeige mir den Weg zu deinem Haus. Vierter, ich gehe zu deinem Altar. Ich bin froh und mache Musik. Fünfter, warum bin ich traurig? Ich warte auf Gott. Er hilft mir.